Koromania. Anarchistische Blickwinkel zur Koromania. Eine Serie des Anarchistischen Hörfunk Dresden. Interviews mit verschiedenen Akteuren. Für viele enden die Tage der Quarantäne und des Physical Distancing schon langsam. Auf den Straßen sind wieder Menschen unterwegs, die sich freuen, dass die Baumärkte und Autozentren wieder öffnen. Und einige Menschen kommen besser damit klar, was so in den letzten Wochen passiert ist, und andere weniger gut. Wir haben im Rahmen der Interviewserie schon verschiedene Perspektiven auf das Thema Physical Distancing und die Auswirkungen von Corona auf verschiedene Menschen gehört. Und heute möchten wir mit Jonas sprechen, einem Sozialarbeiter aus Dresden, welcher ambulant betreutes Wohnen für Menschen anbietet. Willkommen. Hallo, danke schön. Kannst du deine Arbeit kurz vorstellen? Also so, wen du unterstützt und wie dein Arbeitsalltag aussieht? Also, ich arbeite im ambulant betreuten Wohnen. Wer nicht weiß, was das ist, das ist eine ambulante Einzelfallhilfe für Menschen mit Behinderung, die im eigenen Wohnraum leben. Das ist allerdings die Voraussetzung, also nicht etwa in WGs oder betreute Wohnformen, sondern Menschen, die in der eigenen Wohnung leben. Und mein Arbeitsalltag sieht folgendermaßen aus. Ich habe eine Anzahl an KlientInnen und die besuche ich einmal die Woche. Die Kontaktzeit ist dann so 60 bis 90 Minuten, mal mehr, mal weniger. Und oft in Form von Hausbesuchen, manchmal auch über Begleitungen. Und der Rest meines Arbeitsalltags ist dann im Büro bei meinem Träger, wo ich arbeite, wo dann dokumentiert wird, Fallbesprechungen stattfinden, Supervisionen und so weiter. Zu dem Angebot, was wir machen, sage ich mal noch was. Also ambulant betreutes Wohnen für Einzelpersonen ist so vielseitig, wie generell so das Leben einer Person halt ist. Also es kann alles umfassen. Jeder hat halt so seine Baustellen und seine Stärken und da versuchen wir auch drauf zu gucken. Also das umfasst alles von Unterstützung beim Aufbau und Erhalt von sozialen Kontakten, Anregung zur Freizeitgestaltung, Tagesstrukturierung, alles, was das Thema Arbeit und Bildung angeht, dabei unterstützen, vermitteln, Beratung und Begleitung auch im Umgang mit Krisen oder im Umgang mit der eigenen Erkrankung, Unterstützung von Behördenangelegenheiten, das ist für viele ein schwieriges Thema, das überfordert mich ja schon regelmäßig. Ja, und alles andere, was man sich noch so vorstellen könnte, kann potenziell irgendwie auch ein Arbeitsbereich sein für uns. In letzter Zeit wird ja sehr viel drauf geschaut, wie so verschiedene Tätigkeiten der Pflege bezahlt werden und wer sie so verrichtet. Wie ist das bei euch? Wie wird die Arbeit, die ihr leistet, finanziert? Das ist für unseren Bereich relativ simpel. Das wird über Fallpauschalen gemacht. Der Kommunale Sozialverband Sachsen ist quasi das geldgebende Organ für diese Hilfe. Und eine Person, die einen Antrag stellt beim KSV eben auf das ambulant betreute Wohnen, wenn der wird dann geprüft und dann wird eine Vermögensprüfung gemacht. Und wenn die Person nicht über gewissen Einkommensgrenzen liegt, dann wird die Hilfe komplett finanziert vom KSV. Aber es gibt jetzt quasi erstmal keine anderen Hürden als die finanzielle Hürde. Also potenziell kann sich jetzt erstmal jeder Mensch da bewerben? Ja, aber es gibt natürlich auch eine medizinische Überprüfung. Also die Behinderung muss vorhanden sein. Also es muss eine Behinderung vorhanden sein, die natürlich nur ärztlich bestätigt werden kann. Also es gibt dann sowohl ein soziales als auch ein medizinisches Gutachten von den Amtsärzten zum Beispiel durchgeführt, beziehungsweise wenn schon vorher eine Anbindung an die Psychiatrie stattfindet, dann auch über Gutachten, Entlassberichte und so weiter. Was ja wahrscheinlich auch schon mal für einige Menschen eine Hürde sein könnte, quasi so diese Arzt Abgänge zu leisten und da dann erstmal hinzukommen zu diesen Gutachten, oder ist das relativ unproblematisch? Ja, teilweise ist es sicherlich eine Hürde. Viele, ich würde sagen, die meisten Menschen, die zu uns kommen, werden auch vermittelt. Zum Beispiel über gesetzliche BetreuerInnen, über auch Angehörige oder über Kliniken. Eher selten ist es, dass jemand von diesem Angebot erfährt und sich eigeninitiativ drum kümmert, was verschiedene Gründe haben kann, aber natürlich auch, dass es Menschen, die an einer psychischen Störung leiden, vielleicht überdurchschnittlich schwerfällt, vielleicht auch sowas anzugehen, und die Angst natürlich vor einem großen Papierkrieg und Kontakt mit verschiedenen Ärzten, die dann alles über einen wissen wollen, das ist natürlich auch eine Hürde, klar. Welche strukturellen Schwierigkeiten erfährst du oder deine Klientinnen sonst so? Ja, also zum einen, was wir gerade gesagt haben, das Thema Hochschwelligkeit ist immer ein Problem für manche, vor allem halt für Menschen, die niemanden oder nicht viele Menschen haben, die da auch für sie mitgucken oder ihnen helfen, sie unterstützen. Dann, was natürlich ein strukturelles Problem ist, im Kleinen wie im Großen, ist die Stigmatisierung, sowohl die Fremd- als auch die Selbststigmatisierung. Ja, da könnte man jetzt weit ausholen, aber zum Beispiel allein, dass die Bedarfsermittlung in solchen Fällen, ne, es wird ja geprüft, was kann denn erreicht werden mit ABW, also ambulant betreutem Wohnen, wo sind denn die Defizite des Menschen, und vor einer fremden Person zu stehen und seine Defizite aufzuzählen oder aufzählen zu müssen, das hat natürlich dann auch die Konsequenz, dass es findet einfach viel Stigmatisierung auch statt, und dass sich auch Menschen dann vielleicht, die sich noch nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht ernsthaft erkrankt sind, dass sie das halt aus den falschen Gründen auch nicht tun. Ja, strukturell weiterhin Thema Arbeitsmarkt. Menschen, die nur eingeschränkt leistungsfähig sind, finden nur ganz selten Arbeit mit einem fairen Lohn. Die in Frage kommenden Jobs bei einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit sind in der Regel schon automatisiert worden oder genügen nicht den Ansprüchen der Person oder sind zu anspruchsvoll. Also da ist es wirklich schwierig, was zu kriegen, und da gibt es, finde ich, auch zu wenig geschützte Arbeitsplätze. Ja, die Alternativen sind dann zum Beispiel die Werkstatt für behinderte Menschen, die ich prinzipiell super finde. Die also machen eine gute Arbeit und bringen viele Menschen in Arbeit, die anderweitig auch nichts finden würden, in einem geschützten Rahmen. Aber auch da verstehe ich voll die Menschen, die sagen, da will ich nicht hin. Das Gehalt dort ist sehr niedrig. Ja, und es ist auch hochschwellig, da reinzukommen. Ja, und das Tätigkeitsspektrum muss ja auch nicht jedem zusagen. Man will ja schließlich auch was arbeiten, wo man irgendwie merkt, das macht mir Spaß oder hier kann ich mich auch ein bisschen weiterentwickeln. Ja. Ja, und was mir dann noch einfällt, wäre das alte Problem beim Bezug von Sozialleistungen. Jeder, der schon mal ALG II hatte, wird das, denke ich, kennen. Wenn ich arbeite und Sozialleistungen beziehe, wird der Lohn, den ich erhalte, verrechnet. Was zur Folge hat, um einen finanziellen, wirklichen Unterschied zu spüren, wo man dann auch das Gefühl hat, da arbeite ich auch wirklich gerne, weil ich bekomme hier Geld dafür. Um den zu spüren, muss entweder in einem Pensum gearbeitet werden, welches die Kapazität von Menschen mit psychischer Erkrankung übersteigen kann. Oder in einem Bereich mit höherem Lohn, höherer Verantwortung, anspruchsvolleren Tätigkeiten gearbeitet werden, welchen die Personen unter Umständen nicht gerecht werden können. Was dann zur Folge hat, okay, na jetzt, ich könnte diesen Minijob machen, aber wenn das Amt davon 75% einbehält, ist es mir dann wirklich noch so wichtig, ne? Arbeit um der Arbeit willen. Ja, hängt natürlich auch von der Tätigkeit ab. Aber das macht es schwierig manchmal. in der aktuellen Situation mit Corona gibt es auch ein paar strukturelle Schwierigkeiten, aber auch Vorteile. Zum Beispiel habe ich gehört, dass derzeit die Kommunikation, die Interaktion mit dem Jobcenter deutlich angenehmer ist für einige Klientinnen von uns, da die Bürokratie verkürzt ist, dieses für viele sehr anstrengende persönlich erscheinen derzeit ausgehebelt ist und viele Anträge, was auch immer, auch ziemlich schnell bearbeitet werden. Also problematisch ist es gerade, dass natürlich sämtliche stationäre und ambulante Angebote komplett auf Eis gelegt sind. Reha-Maßnahmen, Arbeitsmaßnahmen, alles, das bricht weg, wird vorzeitig beendet, wird verschoben. Und aus Perspektive eines Menschen, ja, meinetwegen mit einer Angststörung, wo es eh schon mal eine große Hürde ist, zum Hörer zu greifen und vielleicht einen Arzt anzurufen, macht es das natürlich noch um Vielfaches schwerer, ne? Ja, was eigentlich bei unserem letzten Interview auch so ein bisschen das Thema war mit dem Solidaritätsnetzwerk Dresden-West, dass viele der Informationen auch sehr schwer zugänglich war. Also dass häufig die Allgemeinverfügungen dann hinter einer Paywall veröffentlicht wurden, beziehungsweise auf der dresden.de-Seite natürlich auch in schwerer Sprache. Das wäre jetzt ja vielleicht auch noch so eine Schwierigkeit, die auch schon öfter jetzt thematisiert wurde in letzter Zeit, dass gerade in so einer Situation eben es nicht sehr keine sehr große Transparenz gibt über Informationen, die rausgekommen sind. Ja, das mag sein. Also ich persönlich, mir fällt es auch gerade schwer, die ganzen neuen Informationen zu finden und anzuwenden. Ja, ich denke, das betrifft uns alle. Und ja, was eigentlich ja auch gerade so in dem ganzen Pflegebereich und Belegung von Krankenhausbetten und eben auch so diesem ganzen Thema Kaputtsparen des Gesundheitssektors, glaube ich, in den letzten Wochen sehr klar geworden ist, ist, dass häufig Gesundheitsversorgung und eben auch in vielen Fällen die Prävention mittlerweile sehr schlecht gestellt ist. Gibt es da in dem Bereich, in dem du arbeitest, Dinge, die eigentlich vorher schon prekär waren, aber jetzt eben in dieser besonderen Situation nochmal deutlicher zutage kommen? Also prekär, was vorher schon prekär war, war zum Beispiel Wartezeiten auf Therapieplätze. Das ist ein großes Thema und das ist jetzt noch schwieriger, weil sich natürlich alles noch weiter nach hinten verschiebt. Und auch Personalmangel zum Beispiel durch Umverteilung auf andere medizinische Stationen in Krankenhäusern. Was auch gerade durch die Situation nochmal offenkundiger wird, dass Menschen, die an schweren psychischen Störungen leiden, häufig noch viel mehr als vermeintlich stabile Menschen auf ein Gegenüber angewiesen sind, auf ein empathisches, geduldiges, loyales Gegenüber, weil dies Gegenüber halt dabei helfen kann, innere Spannungen zu lösen, Gedankenspiralen zu durchbrechen und die Person einfach zu stärken und Vertrauen zu generieren. Das ist nicht immer leicht, weswegen Menschen mit psychischen Störungen auch überdurchschnittlich oft keine oder nur sehr wenig soziale Eingebundenheit verfügen. Gewiss nicht alle, aber bei unseren Klientinnen ist das schon überdurchschnittlich. Und das macht es in diesen Zeiten natürlich nochmal zusätzlich schwerer, wenn ich niemanden habe, den ich mal anrufen könnte, mit dem ich mich mal treffen könnte in einer Krise oder so. Und es wurden zwar Krisenangebote ausgeweitet, vor allem auf telefonischer Ebene, was ich sehr schön finde, aber Telefon ist halt auch nur darüber ist auch nur eine eingeschränkte Arbeit möglich. Also den persönlichen Kontakt, den kann auch keine Videokonferenz ersetzen. Ja. Und so kommt es natürlich jetzt zu Fällen von steigendem Selbstverletzungsdruck, steigendem Suiziddruck, Entwicklung von psychotischen Symptomen, Panikattacken infolge der Isolierung, gesteigerten Konsum von zum Beispiel Alkohol als Kompensation. Und ja, das besorgt uns natürlich, weil ja oft die Regelmäßigkeit in der Arbeit und die Stabilität eben ein wichtiger Faktor dafür sind, auch nachhaltig eine Entwicklung zu schaffen gemeinsam, die dann auch nach Ende der Hilfe auch weiter anhält. Aber ja, so eine Krise beeinflusst halt jeden auf unvorhergesehene Weise. Und einige von meinen Klienten zum Beispiel, da bin ich total stolz drauf, kommen erstaunlich gut klar. Vielleicht, weil sie schon von vorher über mehr Ressourcen in dem Bereich verfügen, auf sich alleingestellt zu sein und nicht so abhängig zu sein von anderen, einfach weil sie vielleicht, ja, weil sie halt nicht so sozial eingebunden sind. Und das kommt ihnen jetzt zugute und da kann man auch gut lachen drüber am Telefon. Ja. Was ja irgendwie auch ganz interessant war in den letzten Wochen, ist so dieses Zurückberufen oder dieses Zurückbesinnen auf die Tätigkeiten, die wichtig sind für unsere Gemeinschaften, für unsere Gesellschaft, die Tätigkeiten, wo Menschen sich um andere kümmern, wo Kinder gepflegt oder erzogen werden. Und das sind ja eigentlich ganz häufig auch die Tätigkeiten, die sonst immer ziemlich hinten runterfallen, also sowohl finanziell als auch von der Wertschätzung oder generell dem öffentlichen Interesse daran. Wie bewertest du das gerade? Also was sind dir da so für Gedanken durch den Kopf gegangen in den letzten Wochen, als dann für die Pflegerinnen und Pfleger applaudiert wurden? Und ja, ist eigentlich schon wieder so eine kurze Wertschätzung sozialer und pflegerischer Berufe im öffentlichen Diskurs gab. Ich merke, du gibst dir Mühe, das Wort systemrelevant nicht zu verwenden, was ich gut finde, weil es ist ein schwieriger Begriff, der da gerade verwendet wird und ziemlich eindimensional. Ich denke, also Wertschätzung ist immer toll. Jeder möchte wertgeschätzt werden für das, was er tut. Aber die Mehrheit der im Gesundheits- und Sozialwesen arbeitenden Menschen oder generell die Mehrheit der Menschen sucht sich den Job nicht aus, um dafür gewertschätzt zu werden von der Gesellschaft und vom Umfeld. Gerade für Menschen im Gesundheits- und Sozialsektor ist ihre Arbeit selbstverständlich. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn es nicht nur bei Applaus bleibt, sondern wenn sich das Ganze halt, die ganze Wertschätzung auch in politischen Entscheidungen einfach langfristig niederschlägt, um sowohl die Zukunft zu sichern dieser Berufe, als auch die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen, die darin arbeiten. Und hast du eine konkrete Idee, was den Klientinnen, die du betreust, zugutekommen würde, wenn generell mehr Geld in dem Sektor zur Verfügung stehen würde? Also mehr Geld wäre eine gute Sache, ja. eine bessere Umverteilung, das Geld nutzen, um mehr Räume zu schaffen, mehr Angebote, verschiedenste Angebote, die wirklich auch auf verschiedene Personen in verschiedenen Situationen auch zugeschnitten sind. Angebote und Räume, in denen sich Menschen angenommen fühlen und in denen sich Menschen nicht als nur Klientin erleben, sondern eben als Mitgestalterin, als Planerin und den Raum sich quasi auch für sich selbst aneignen können und nicht nur, jetzt im Beispiel von dem offenen Treff, nicht nur ein Programm runtergefahren wird, sondern dass es eben eine Kooperation ist. Aber ich finde, das machen die Kontakt- und Beratungsstellen, die ich kenne, die offenen Treffs auch schon ziemlich gut. Da könnte es aber viel mehr geben. Der Zugang zu den Hilfen sollte auf jeden Fall verbessert werden. Menschen, die Unterstützung brauchen, die sollen wissen, wo sie die finden. Die sollen wissen, dass sie ihnen zusteht. an wen sie sich wenden können, wie sie es beantragen können, und soll noch die Gewissheit haben, dass das schnell bearbeitet wird, gerade wenn es eine prekäre Situation ist und eine Soforthilfe irgendwie notwendig ist. Und sollen sich auch gewiss sein, dass das Ganze keine negativen Spätfolgen hat, dass dann im Nachgang zum Beispiel noch irgendwie Geld zurückgefordert wird oder was auch immer, dass die Menschen sich von den ganzen Rahmenbedingungen schon mal sehr sicher dabei fühlen, sich die Hilfe zu nehmen. Ob das natürlich mit Geld zu machen ist, ist die Frage, aber weiterhin gemeinsam, dass weiterhin gemeinsam dafür gearbeitet wird, eben für die Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen, mit Behinderung im Allgemeinen, von Menschen, die von der Norm abweichen, halt dafür zu sorgen. Und ich sag mal, auf höchster Ebene können das natürlich Programme sein und Bildung und allerlei. Und auf kleinster Ebene einfach durch mehr Nächstenliebe und Interesse aneinander und Achtsamkeit im Umgang miteinander. Na, das war doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, was noch nicht gesagt wurde? Ich hoffe, ihr seid alle gesund und lasst euch nicht verrückt machen. Ciao. Tschüssi. Das war Jonas, Sozialarbeiter aus Dresden, im Gespräch mit dem Anarchistischen Hörfunk zum Thema ambulante Betreuung.